das Gänschen als Klagemutter, als ein in der Ziemgasse wohnender Neustädtler Bergmann einmal von der Schicht nach Hause ging, sah er in der Nähe des Auerswaldes Hauses, Kuhdrift genannt, unter einer kleinen Brücke ein schönes weißes Gänschen liegen. In der Meinung, dass es beim Eintreiben wohl vergessen worden war, nahm er es mit nach Haus. Er freute sich schon auf den schönen Braten. In seiner Stube streckte er das Gänschen unter dem Ofen und zündete die Petroleumlampe an. Wie groß war aber sein Schreck, als er im Scheine der Lampe eine große weiße Gestalt mit feurigen Augen hinter dem Ofen sah. Da fauchte ihn auch schon das Gespenst an. Schaff mich sofort wieder hin, wo du mich hergeholt hast, oder ich drehe das Genick um. Dem Bergmann standen die Haare zu Berge und der Angstschweiß trat ihm auf die Stirn. Wohl oder übel musste er sich entschließen, die Gestalt wieder vorzuschaffen. Als das Gespenst merke, dass es den Bergmann zum Fortbringen wolle, schrumpfte es wieder zusammen und unter dem Ofen lag wieder das weiße Gänschen. Der Bergmann lief nun zurück an die Brücke, legte das Gänschen an den alten Fleck. Kaum hatte er es abgelegt, war es auch schon verschwunden. Der ehemals so lustige Bergmann, der jeden Spaß mitgemachte, wurde jedoch daraufhin ein ernsterer und in sich gekehrter, lustloser, zum Teil lethargischer Mann. Er wurde immer hinfälliger und starb kurze Zeit nach jenem Ereignis.